für dich aus zu Burger King. Du findest, dass ich der Burner bin. Ich find dich süß, du machst mich heiß. Gib mir doch ein wenig von deiner Zeit. Ich brauch nicht viel, nur eine halbe Stunde. Und nach einer Stunde in die nächste Runde. Meine Aktien ist einmalig. Andere Aktien interessieren mich gar nicht. Jedenfalls nicht heute Nacht. Eine Aktien weiß, wie man es macht. Ich liebe